Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf den drei fröhlichen Kurzwellen 6070, 6055 und 9670 kHz für europäische Zielgebiete. Schalten Sie ein und prüfen Sie die besten Empfangsfrequenz für Ihren Standort. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang. Hallo und herzlich willkommen, liebe Funkamateure, liebe DXer und Kurzwellenfreunde. Wir begrüßen Sie auch diese Woche wieder zu Radio DARC, dem wöchentlichen DX-Magazin des Deutschen Amateur-Radioclubs. Die heutige Sendung trägt die Nummer 445. Hier am Mikrofon ist für Sie Rainer Englert, mein Rufzeichen ist Delta Fox 2 November Uniform und ich vertrete den Conny, der für drei Wochen im wohlverdienten Urlaub ist. Ich freue mich, dass ich auch heute wieder die kommende Stunde für Sie gestalten kann. Und was gibt's heute? Eva Maria stellt uns ein wahrlich revolutionäres Gerät vor, den Voder. Mit diesem gelang es bereits vor dem Zweiten Weltkrieg, künstliche menschliche Stimmen zu erzeugen. Wenn Sie es nicht glauben, wir haben Tonbeweise dafür. Durchaus glauben können Sie uns aber auch, dass es hier immer richtig gute Musik gibt. The Boxer zum Beispiel, und das kommt jetzt in einer Coverversion von Alison Krauss, Sean Colvin und Jerry Douglas. Viel Spaß mit einem wirklich tollen Country-Song. I'm just a poor boy, though my story's seldom told. I've squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein. Heute mit diesen Themen. Raketenstarts stanzen Löcher in die Ionosphäre. SpaceX-Crew Nummer 8 mit 3 Funkamateuren besetzt. Bewerbungen für ISS-Kontakte in Kürze möglich und viele Blitze im Süden Deutschlands. Am Abend des 19. Juli 2023 startete eine Falcon 9-Rakete der Firma SpaceX von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien. Beobachter dieses beeindruckenden Spektakels sahen eine lange Abgasfahne am Himmel vorbeiziehen und ein rotes Glühen. Polarlicht bis runter nach Südkalifornien und nach Arizona. Auf des Rätsels Lösung verweist ein Artikel der Webseite spaceweather.com. Das rote Glühen sei ein Zeichen dafür, dass die Rakete ein Loch in die Ionosphäre gestanzt hat, heißt es in diesem Beitrag. Beobachtet und wissenschaftlich beschrieben wurde dieses Phänomen schon länger. Das rote Glühen tritt bei Raketen in einer Flughöhe von 200 bis 300 Kilometern auf, also da, wo sich die F-Schicht der Ionosphäre befindet. Die Raketentriebwerke stoßen dort Wasser und Kohlendioxid aus. Eine komplexe Reaktion zwischen den Sauerstoffionen und Molekülen und den Raketenabgasen erzeugen dann Photonen mit einer Wellenlänge von 6300 Angström, die gleiche Farbe wie rote Polarlichter. So löste eben der Start der Falcon 9-Rakete ein rotes Lichtermeer von New York bis South Carolina aus, das viele Beobachter fälschlicherweise für Polarlichter hielten. Doch es kommt nicht nur zu rötlichen Lichterscheinungen. Die Abgase schwächen die Ionisierung der F-Region um bis zu 70%. Der Start des taiwanesischen Formosat-5-Satelliten am 25. August 2017 verursachte ein Loch in der Ionosphäre, das 4-mal so groß wie Kalifornien war. Mit der zunehmenden Anzahl von Raketenstarts sind diese ionosphärischen Löcher immer häufiger zu beobachten. Kurzwellensignale werden dann nicht mehr zurück zur Erde gebeugt, sondern schießen durch sie hindurch ins Weltall. Die Fernausbreitung in Richtung des Lochs ist ausgesetzt. Dieser Effekt ist aber nur von kurzer Dauer. Die Re-Ionisierung setzt am nächsten Morgen wieder ein, sobald die Sonne aufgeht. Für einen Langzeitaufenthalt an Bord der Internationalen Raumstation sind 4 Besatzungsmitglieder für den Start der SpaceX Crew Nummer 8 Mission vorgesehen. Das gab die amerikanische Raumfahrtbehörde Anfang August bekannt. Wie fast immer ist die Mehrzahl aller Astronauten auch im Besitz einer Amateurfunklizenz. Bei der nun vorgestellten Besatzung sind dies die NASA-Astronauten Commander Matthew Dominic, Kilo Charlie 0 Tango Oscar Romeo, Pilot Michael Barrett, Kilo Delta 5 Mike India Juliet und die Missionsspezialistin Jeanette Epps, Kilo Fox 5 Quebec November Uniform, dazu der Roskosmos-Kosmonaut Alexander Grebenkin. Sie werden sich Anfang 2024 den Besatzungsmitgliedern der Expedition 70 und 71 an Bord der Station anschließen, um ein breites Spektrum an Betriebs- und Forschungsaktivitäten vorzunehmen. Für Barrett ist es bereits die 3. Reise zur Raumstation. Im Jahr 2009 arbeitete er als Flugingenieur für die Expeditionen 19 und 20. Weiterhin unternahm Barrett 2 Weltraumspaziergänge. Im Jahr 2011 flog er an Bord der Raumfähre Discovery auf der Mission STS-133, die das permanente Mehrzweckmodul und den 4. Express Logistics Carrier an Bord brachte. Er hat bisher insgesamt 212 Tage im Weltraum verbracht. Bleiben wir gleich bei der Internationalen Raumstation. Schulen und Jugendorganisationen, die an einem Funkkontakt mit den Astronauten an Bord der ISS interessiert sind, können eine Bewerbung und ein Bildungsprojekt einreichen. Die nächste Bewerbungsmöglichkeit besteht im Zeitraum vom 1. September bis 27. Oktober. Die Auswahl der Schulen findet dann im Dezember statt. Der Funkkontakt wird voraussichtlich im Zeitraum Juli bis Dezember 2024 möglich sein. Die Bewerbung ist per E-Mail einzureichen. Ein Mentor begleitet dann Bewerber durch das Auswahlverfahren. Sollte das Projekt gewählt werden, hilft er Ihnen bei den Vorbereitungen für den Kontakt und für eine erfolgreiche Veranstaltung. Weitere Informationen zur Bewerbung finden Sie auf der Webseite der ARIS. ARIS ist eine Abkürzung und steht für Amateur Radio on International Space Station. Innerhalb des ARIS-Programms besteht die Möglichkeit, mithilfe des Amateurfunks Kontakte zwischen Schülern und den Astronauten auf der ISS herzustellen. Oft wird vermutet, dass sich Gewitter und Blitze beim sogenannten norddeutschen Schmuddelwetter besonders häufig zeigen. Die Gewitterstatistik aus dem ersten Halbjahr 2023 zeigt aber das genaue Gegenteil. Dies teilte das Münchner Blitzortungsunternehmen Nowcast am vergangenen Dienstag mit. Den Messungen zufolge wurden im ersten Halbjahr 2023 über Deutschland knapp 2 Millionen Blitze gemessen. Fast ein Drittel davon, nämlich 748.000, kamen an einem einzigen Tag zustande und das war der 22. Juni. Damit war dieser Tag der blitzreichste der vergangenen 10 Jahre in Deutschland. Nach Bundesländern aufgeschlüsselt, wurde die höchste Anzahl von Blitzen in Bayern gemessen, nämlich mehr als 554.000. Die meisten Blitze pro Quadratkilometer verzeichneten die oberbayerischen Landkreise Fürstenfeldbruck, 20 Kilometer westlich von München, mit 31,4 Blitzen und der benachbarte Landkreis Dachau mit 30,3 pro Quadratkilometer. Ganz anders die Situation in Norddeutschland. Nur etwa 0,1 Blitze pro Quadratkilometer wurden in Kiel und im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein gemessen. Das ist bundesweit der niedrigste Wert und liegt somit rund 300 Mal niedriger als im Großraum München. Generell sollten sich Funkamateure aber auch abseits der leidgeplagten Bewohner Bayerns nicht in falscher Sicherheit wiegen. Gewitter sind oft nur lokal und entfalten zum Beispiel in Sturmböen und heftigen Niederschlägen die ganze Energie auf einer sehr kleinen Fläche. Wie man elektrische Geräte und sich selbst bei Gewittern schützen kann, wird zu gegebener Zeit hier auch bei Radio DRC Gegenstand diverser Fachbeiträge sein. Das waren die heutigen aktuellen Meldungen aus der Funkwelt. Unser Hörer Bernie, DL6XB aus Hamburg, schreibt uns wie folgt. Aus meiner Synthie-Pop-Schmiede habe ich noch den Titel Only Human von der Gruppe X-Propaganda ausgegraben. Dahinter stecken die beiden Mitglieder Susanne Freitag und Claudia Brücken aus Düsseldorf. Könnt ihr den mal spielen? Klar, Bernie, das können wir und das machen wir jetzt auch. Hier ist speziell für dich X-Propaganda und Only Human. die Renaissance der alten Techniken. Wir hatten ja neulich erst einen Beitrag, dass in Indien UKW wieder in Smartphones verfügbar gemacht werden soll, weil viele Leute dort gar keine Radios mehr haben und sonst in Notfällen vom Rundfunk gar nicht erreichbar sind. In den USA gibt es nun eine ähnliche Petition mit der Mittelwelle. Während die Mittelwellensender in Europa nach und nach abgeschaltet werden, spielen sie in Amerika durchaus noch eine Rolle. Wegen der komplizierten Entstörung, speziell auch in E-Autos, und eben dem Abschalten der Mittelwellensender in Deutschland und Europa sehen jetzt viele Autohersteller ab Werk nur noch UKW und DAB Plus Empfang vor. Bei BMW, Ford, Mazda, Polestar, Rivian, Tesla, Volkswagen und Volvo ist kein AM-Empfang in den Elektroautos mehr vorgesehen. Und klar, hierzulande vermisst ihn auch keiner. Es wird ja eh nichts mehr gesendet. In den USA wird die Mittelwelle jedoch immer noch in Notfallsituationen benutzt. Eine parteiübergreifende Koalition im US-Kongress hat deshalb nun den AM for Every Vehicle Act eingebracht. Das ist ein Gesetz, das die Bundesbehörden verpflichten soll, dass in Neufahrzeugen die Mittelwelle ohne Aufpreis erhalten bleibt. Im Alltag wird die Mittelwelle in Amerika zugegeben nicht mehr wie einst für die Top-40-Sender benutzt, auf denen Leute wie Wolfman Jack zu hören waren. Und das, obwohl die Mittelwelle in Amerika breitbandiger ist und durchaus annehmbar klingen würde. Da haben sich in den letzten Jahrzehnten eher diese Talkradiosender breit gemacht, wo man anfangs hauptsächlich Fußball übertragen hat, inzwischen jedoch eher polemische Talkshows. Das Ganze wird also mit gemischten Gefühlen betrachtet. Ford hat dennoch bereits reagiert. Alle Ford- und Lincoln-Modelle ab 2024 werden wieder Mittelwelle empfangen können. Tatsächlich war die technische Funktion auch nie entfallen bei Ford, nur softwareseitig abgeschaltet. Bei aktuellen Ford-Elektroautos können die Fahrer sich die Funktion mit einem Software-Update wieder freischalten lassen. Wie groß das Problem mit den Störungen dann tatsächlich ist, ist eine andere Frage. Beim Elektroauto sind es ja nicht mehr die Zündfunken logischerweise, aber die Inverter, die Spannungswandler, die die Elektromotoren ansteuern, können teilweise Störungen verursachen. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. Schone deine Nerven, mach mal Pause, warum schaltest du nicht einfach ab? Schalt dein Radio ein, schalt dein Radio ein, ob du unterwegs bist, ob zu Hause, was immer auch geschieht, du bist dabei. Schalt dein Radio ein, schalt dein Radio ein, schalt dein Radio ein. Schalt dein Radio ein, oh yeah, schalt dein Radio und gönn ein, dir einen Umlauf von der Welt. Schalt dein Radio ein, oh yeah, schalt dein Radio und tu, was ein, dir gefällt. Schließ die Augen dazu, hör wieder mal in Ruhe Radio. So viel Zeit muss sein, viel Zeit muss sein. Schalt dein Radio ein, schalt dein Radio ein. Angst vor Kunst ist nichts geblieben, weil auf Anspruch niemand Anspruch stellt. Schalt dein Radio ein, schalt dein Radio ein, schalt dein Radio ein, schalt dein Radio ein. Tausend Melodien zum Verlieben, gut verpackt im Duft der weiten Welt. Schalt dein Radio ein, schalt dein Radio ein, schalt dein Radio ein, schalt dein Radio ein. Oh yeah, schalt dein Radio ein. Schalt dein Radio ein, oh ja, schalt dein Radio ein, und tu, was dir gefällt. Schließ die Augen dazu, hör wieder mal in Ruhe Radio. Schalt dein Radio ein und hör mal in Ruhe Radio. So viel Zeit muss sein, viel Zeit muss sein. Schalt dein Radio ein, schalt dein Radio ein. Funk News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert. Rechenzentren sind große Gebäudekomplexe, in denen von Unternehmen, Konzernen und Internetprovidern Nutzerdaten gespeichert und verarbeitet werden. Tausende von Servern bedienen Webseiten, streamen Videos und Songs, ermöglichen Videokonferenzen und die in letzter Zeit so beliebt gewordenen Cloud-Anwendungen. Kein Wunder also, dass es in solchen Rechenzentren auch mal heißer wird, denn jeder kennt das von seinem eigenen Rechner. Da, wo Rechner in Betrieb sind, gibt es jede Menge Abwärme. Jetzt soll diese Abwärme der Computer jedoch genutzt werden. Gemeint ist damit die sogenannte Wärmewende von Rechenzentren. Rechenzentren sind, auch wenn man sie vielleicht nicht sofort mit Digitalisierung und technischer Revolution verbindet, essentiell. Denn besonders im Rahmen der Kommunikation innerhalb von Unternehmen fällt auf Datenebene schon relativ viel Traffic an. Tendenz weiter steigend. Rechenzentren sind daher die Herzkammern unseres modernen, digitalen Lebens. Ein weiterer Ausbau von Rechenzentren scheint daher einleuchtend. Erst gerade hat der IT-Provider Equinix den Bau von 3 neuen Datenfabriken in Segbeck bekannt gegeben. Im Mai diesen Jahres wurden Pläne für den Bau eines der größten Rechenzentren Europas in Hanau veröffentlicht. Das hier vorgesehene Rechenzentrum soll so groß sein wie rund 50 Fußballfelder. Die Server werden dabei alleine doppelt so viel Strom wie die ganze Stadt Hanau mit 93.000 Einwohnern verbrauchen. Um genügend Strom bereitstellen zu können, muss die Stadt Hanau extra zusätzliche Blockheizkraftwerke und Umspannwerke bauen. Es stellt sich also die Frage, wie man all die anfallende Abwärme sinnvoll nutzen könnte. Strom muss schließlich aufwendig erzeugt werden und der Klimaschutz gebietet es, Energie einfach ungenutzt in die Atmosphäre zu blasen. Hier sind neue Konzepte gefordert, man spricht von Green IT. Besonders sinnvoll wäre es, die Abwärme der Blockheizkraftwerke zusammen mit der Abwärme der Rechenzentren für die Beheizung von Gebäuden zu verwenden. Und genau hier setzen Konzepte an. Ganz vereinfacht gesagt handelt es sich bei Rechenzentren meistens um ein Gebäude, in denen Tausende von Servern laufen, auf welchen Daten und Anwendungen von Unternehmen, Hosting-Providern und großen Konzernen auf Computern verarbeitet und gespeichert werden. Rechenzentren beinhalten daher eine große Menge an Rechen- und Speicherressourcen wie Router, Server und Netzwerktechnik. Bedient sich ein Unternehmen den Dienstleistungen eines Rechenzentrums, birgt das mitunter für das Unternehmen auch den Vorteil, dass zudem keine Wartungsarbeiten für die Unternehmen anfallen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Rechenzentren auch die Überwachung von Serverausfällen und Cyberangriffen übernehmen und die Anwendung stets auf dem aktuellen Stand gehalten werden. All dieser Komfort hat jedoch seinen Preis. Im Jahr 2018 lag der Gesamtverbrauch der Rechenzentren allein in Deutschland bei 14 Milliarden Kilowattstunden. Das entspricht dem durchschnittlichen Stromverbrauch von 3,2 Millionen Haushalten. Rund 50% des Strombedarfs werden alleine für die Kühlung, USV und andere Nebeneinrichtungen erforderlich. Bei großen Rechenzentren kann der Anschlusswert schon mal 100 Megawatt überschreiten. Also, was kann man konkret tun, um das alles klimafreundlicher zu gestalten? Bereits seit 2006 gehört diese Idee zu den Leitthemen der IT-Branche. Empfehlungen sind derzeit auf Webseiten von Bitkom, Gartner und dem Border-Institut zu finden. Eine Methode hierbei wäre die sogenannte Wärmekopplung. Da es bei Rechenzentren aufgrund des hohen Energiebedarfs eben auch einen großen Kühlbedarf gibt, soll im Rahmen des sogenannten Abwärmemanagements die abgegebene Wärme der Rechner für andere Zwecke genutzt werden, beispielsweise zur Beheizung von Häusern oder als Prozesswärmer für Industrieunternehmen. Um die Energie effizienter zu nutzen, kann die Abwärme daher mit Großwärmepumpen abgetragen und die gewonnene Wärmeenergie dann in sogenannte Nah- und Fernwärmenetze eingespeist werden. So wird das zum Beispiel schon in Stockholm und Helsinki gemacht. Hierbei ist es möglich, dass man dank Flüssigkeitskühlung Vorlauftemperaturen von bis zu 60 Grad Celsius erreichen kann. Eine weitere Möglichkeit ist es aber auch, direkt in sogenannte kalte Nähwärmenetze einzuspeisen. Diese arbeiten bei niedrigen Temperaturen, sodass auf Wärmepumpen zur Erhöhung des Temperaturniveaus verzichtet werden kann. Diese kalten Nähwärmesysteme werden zum Beispiel in Zürich, in Wallisellen und Herlehen eingesetzt. Rechenzentren haben zudem ein hohes sogenanntes Flexibilitätspotenzial in sogenannten intelligenten Stromnetzen. Unter intelligenten Stromnetzen ist die kommunikative Vernetzung und Steuerung von Stromerzeugern, Speichern, elektrischen Verbrauchern und Netzbetriebsmitteln in Energieübertragungs- und Verteilungsnetzen zu verstehen. Das englische Wort dafür ist Smart Grid. Dieses Flexibilitätspotenzial besteht in einer Lastenverschiebung oder Spitzenklettung. Hierbei sollen bestimmte Abnehmer, je nach Netzlast, flexibel zu- oder abgeschaltet werden, ohne dass das eine Auswirkung auf die erbrauchte Dienstleistung hat. Zudem schaffen es intelligente Stromsysteme auch, Pufferbatterien zu laden, die ebenfalls für die Erbringung von Regelleistung oder zur Spitzenlastdeckung eingesetzt werden. Somit können Systemkosten minimiert werden. Experten halten es daher nicht für abwegig, dass europäische Rechenzentren im Jahr 2030 ein Potenzial der Lastenverschiebung oder Spitzenglättung von bis zu einem Dutzend Gigawatt besitzen. Im Frankfurter Stadtteil Gallus soll ein ganzer Wohnblock zukünftig mit der Abwärme eines Rechenzentrums beheizt werden. Es ist das erste Projekt dieser Art in Deutschland. Für Paul Frey, dem stellvertretenden Leiter des Frankfurter Energiereferats, sei die Nutzung solcher alternativen Wärmequellen unabdingbar, wenn man in Zukunft weg von fossilem Brennstoff forcieren wolle. Das war ein Beitrag von Sarah Heinrich für den Radio des DARC. DARC Radio, your favorite station. We'll be right back. Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt. Ja, liebe DX-Freunde und Funkamateure, im Moment ist ja das Thema künstliche Intelligenz in aller Munde. Und eng damit verbunden ist auch die sogenannte Text-to-Speech-Technologie. Warum? Nun, nicht erst seit Alexa und Co. ist es ein wesentliches Problem, alle möglichen von Computern generierten Inhalten auch auszugeben. Per Bildschirm ist das keine Hexerei. Aber dies auch direkt in menschlicher Sprache geschehen zu lassen, das ist der aktuelle Stand der Technik. Aber ist das wirklich so? Ist die Sprachausgabe von Texten am PC eine Erfindung der letzten Jahre? Nein, da irren Sie sich gewaltig. Diese Technik ist älter, als Sie glauben, und nun werden Sie sich sicher wundern. Schon lange vor der Erfindung der elektronischen Signalverarbeitung versuchten Wissenschaftler, Maschinen zu konstruieren, die menschliche Sprache künstlich erzeugen können. Erste Versuche basierten auf rein mechanischen Lösungen, ähnlich wie bei Musikinstrumenten. Der deutsche Wissenschaftler Christian Kratzstein baute 1779 aufgrund eines Preisausschreibens der St. Petersburger Akademie eine sogenannte Sprachorgel, die durch freischwingende Lingualpfeifen mit dem menschlichen Vokaltrakt nachgebildeten Resonatoren 5 Vokale synthetisieren konnten. Einen ernsthaften Durchbruch erlangte die künstliche Sprachsynthese mit dem Aufkommen von elektronischen Methoden in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg. Und das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Zur Weltausstellung in New York im Jahr 1939 machte ein ganz bestimmter Stand gewisse Furore. Ein amerikanischer Akustikingenieur namens Homer Dudley stellte damals ein bahnbrechendes elektronisches Gerät mit dem Namen Voda vor. Es war der weltweit erste elektronische Sprachsynthesizer, den er für die Bell Laboratories entwickelte. Mit dem Voice Operation Demonstrator oder eben abgekürzt Voda war es das erste Mal möglich, die menschliche Stimme zu imitieren. Wie funktionierte dieser Voda? Überraschend einfach, muss man sagen. Die Basis waren eigentlich nur 2 Ursprungssignale. Das erste war ein Sägezahn-Oszillator, der einen dreiecksförmigen Amplitudenverlauf erzeugte. Dieser sollte die stimmhaften Laute, also die Vokale, erzeugen. Das zweite Signal war ein Rauschgenerator für die stimmlosen Laute. Beide Oszillatoren konnten mit Hilfe eines Fußpedals in der Frequenz verändert werden. Diese Ursprungssignale wurden nun mit Hilfe mehrerer durch den Benutzer gesteuerten elektrischen Filter so weit verändert, dass sich ganze Sätze erkennen ließen. Die Bedienung erfolgte mit einer Art Klaviertastatur. Es gab bei diesem Voda also eigentlich nur gerade mal 20 verschiedene Ausgabesignale. Und, erstaunlich, mit denen konnte man fast alle menschlichen Laute nachahmen. Kostprobe gefällig, wie sich das anhörte? Hier ein Klangbeispiel aus den originalen englischsprachigen Demonstrationvideos aus dem Jahr 1939. For example, Helen, will you have the voters say, she saw me? Das war natürlich etwas flach und maschinenhaft, aber durchaus verständlich. Aber der Voda konnte noch mehr. Durch Tonhöhenvariationen konnte er sogar Betonungen setzen und Fragen generieren. Say the sentence in answer to these questions. Who saw you? She saw me. Whom did she see? She saw me. Well, did she see you or hear you? She saw me. Erstaunlich, nicht wahr? Aber nicht genug. Der weltweit erste Sprachsynthesizer konnte auch verschiedene Stimmlagen nachahmen, zum Beispiel Männer- und Frauenstimmen, junge oder ältere Sprecher, alleine durch Veränderung der jeweiligen Grundfrequenz. Hören wir es uns mal an. Helen, will you have the voters say, greetings, everybody? Greetings, everybody. Now, will you have him repeat that in a high voice? Greetings, everybody. And now, in his best bass. Greetings, everybody. When a boy's voice changes, he's never quite sure whether it's going to be a tenor or a bass. And the voter, being still a comparatively young man, also has his moments of uncertainty. Let's hear him recite, Mary Had a Little Lamb. Man mag es kaum glauben, aber der Wodda konnte sogar singen. Yes, Wodda can not only talk, but he can sing. Well, how about Auld Lang Syne? Der Wodda kann sogar lachen. Und Tierstimmen nachmachen. Voters imitation of a cow. And here's a pig. Das waren also die allerersten Versuche mit künstlicher Stimmerzeugung und das Ganze vor dem Zweiten Weltkrieg. Fairnesshalber muss man dazu sagen, dass die Bedienung dieses Wodders alles andere als einfach war. Die Operateure mussten monatelang üben, bis sie die passenden Tastenkombinationen zur Erzeugung der menschlichen Laute beherrschten. Aber immerhin, es war ein erster Anfang. Und es bereitete den Weg für alle weiteren Entwicklungen bis zu heutigen modernen Text-to-Speech-Systemen. Und wie die funktionieren, das erfahren Sie nach der Musik. D-A-R-C Radio, your favorite station. To me, how can I find a way to Sie hören Radio DARC. Heute geht es um die künstliche Sprachsynthese, auch als Text-to-Speech bezeichnet. Die Ursprünge dieser Technologie reichen in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg zurück. Bereits 1939 war auf der Weltausstellung in New York ein Gerät namens Voda zu sehen, welches menschliche Stimmen künstlich erzeugen konnte. Unter Sprachsynthese versteht man generell die künstliche Erzeugung der menschlichen Sprechstimme. Ein Text-to-Speech-System oder Vorleseautomat wandelt geschriebenen Fließtext in akustische Sprachausgabe um. Grundsätzlich lassen sich zwei Ansätze zur Erzeugung von Sprachsignalen unterscheiden. Zum einen kann durch die sogenannte Signalmodellierung schon auf vorhandene Sprachaufnahmen zurückgegriffen werden. Zum anderen kann das Signal aber auch durch die sogenannte physiologische artikulorische Modellierung vollständig künstlich am Rechner erzeugt werden. Die meisten zurzeit industriell eingesetzten Systeme basieren vorwiegend auf der Signalmodellierung, also auf der Verarbeitung und Neusynthese vorhandener Sprechstimmen. Ein besonderes Problem für die Sprachsynthese ist die Erzeugung einer natürlichen Sprachmelodie, auch Prosodie genannt. Das ist auch der Grund, wieso man bei genauem Hinhören erkennen kann, dass ich ein echter Mensch bin und keine Software. Noch zumindest, denn hier werden künstliche Systeme immer besser. Der richtige Durchbruch gelang erst mit dem Aufkommen von leistungsstarken Computersystemen. Das erste komplette Text-to-Speech-System, wie wir es heute kennen, wurde im Jahr 1968 fertiggestellt. Der Filmregisseur Stanley Kubrick war davon so beeindruckt, dass er sie im Film 2001 Odyssee im Weltraum mit einbaute. Während frühe elektronische Sprachsynthesen noch sehr roboterhaft klangen und teilweise sehr schwer verständlich waren, erreichen sie seit etwa der Jahrtausendwende eine Qualität, bei der es mitunter schwierig ist, sie von echten menschlichen Sprechern zu unterscheiden. Das ist hauptsächlich der Tatsache zu verdanken, dass sich die Technologie von der eigentlichen Synthese des Sprachsignals abgewandt hat und sich darauf konzentriert, aufgenommene vorhandene Sprachsegmente optimal zu verketten. Sprachsynthese setzt eine Analyse der menschlichen Sprache voraus, bezüglich der Phoneme, aber auch der Prosodie, weil eben ein Satz allein durch die Satzmelodie unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Was den Syntheseprozess an sich betrifft, gibt es verschiedene Methoden. Gemeinsam ist allen Ansätzen, dass sie auf eine Datenbank zurückgreifen, in der charakteristische Informationen über Sprachsegmente hinterlegt sind. Elemente aus diesem Inventar werden zur gewünschten Äußerung verknüpft. Tendenziell fällt die Signalsynthese umso einfacher aus, je größer die Datenbank ist, da diese dann bereits diejenigen Elemente enthält, die der gewünschten Äußerung am nächsten sind und wo weniger Signalbearbeitung notwendig ist. Aus dem gleichen Grund gelingt bei einer großen Datenbank meist eine natürlicher klingende Synthese. Eine Schwierigkeit der Synthese liegt in dem Aneinanderfügen von Inventarelementen. Da diese aus verschiedenen Äußerungen stammen, unterscheiden sie sich auch in der Lautstärke, der Grundfrequenz und der Lage der Formanten. Bei dieser Vorverarbeitung der Datenbank oder beim Verbinden von Inventarelementen müssen diese Unterschiede möglichst gut ausgeglichen werden, um nicht die Qualität der Synthese zu beeinträchtigen. Die sogenannte Junit Selection liefert bereits die beste Qualität von künstlichen Stimmen. Sie verwendet eine sehr große Sprachdatenbank, in der jede aufgenommene Äußerung in einige oder alle der folgenden Einheiten unterteilt wird: Phoneme, Diphone, Silben, Morpheme, Wörter, Phrasen und ganze Sätze. Diese Segmente werden mit einem Verzeichnis von einer Reihe akustischer und phonetischer Eigenschaften wie Grundfrequenzverlauf, Dauer oder Nachbarn gespeichert. Für die Synthese werden durch spezielle Suchalgorithmen gewichtete Entscheidungsbäume eine Reihe von möglichst großen Segmenten bestimmt, die der zu synthetisierenden Äußerung möglichst nahe kommt. Da diese Reihe ohne oder mit wenig Signalverarbeitung ausgegeben wird, bleibt die Natürlichkeit der gesprochenen Sprache umso besser erhalten, je weniger Verkettung erforderlich ist. Genug der Theorie. Hören wir uns eine moderne Text-to-Speech-Maschine einmal in der Praxis an. Diese stammt von dem US-amerikanischen Unternehmen Speechlo und erzeugt die Satzmelodie, also die Prosodie, und die artikulorische Modellierung mittels künstlicher Intelligenz. Ich übergebe an meine elektronische Kollegin Lina aus dem PC. Danke, Eva Maria, für das Mikrofon. Hier ist Lina, die Sprachmaschine mit neuester künstlicher Intelligenz. Die Nutzung von Sprachsynthese-Software muss kein Selbstzweck sein. Menschen mit Sehbehinderungen nutzen TTS-Software-Lösungen, um sich Texte direkt am Bildschirm vorlesen zu lassen. Aber auch Dozenten nutzen die Sprachsynthese für die Aufzeichnung von Vorträgen. Ebenso nutzen Autoren TTS-Software, um selbstgeschriebene Texte auf Fehler und Verständlichkeit hinzuprüfen. Häufige Anwendungen sind auch Ansagen in Telefon- und Navigationssystemen. Ja, und natürlich auch bei Radio DARC werden wir nun ab und zu mal Gebrauch von künstlichen Stimmen machen. Die Möglichkeiten sind hier sehr vielfältig und können die Arbeit erheblich erleichtern und auch Personal einsparen. Es wäre auch denkbar, künstliche Stimmen im Amateurfunk bei SSB-Kontesten einzusetzen. Ich hoffe, das war ein interessanter Einblick in die Welt der künstlichen Stimmen. Jetzt wieder zurück zu einem echten Menschen. Viel Spaß mit unserer weiteren Sendung. Das war ein Beitrag von Eva Maria Englert und Lina aus dem PC. Say you will, say you won't, make up your mind tonight. Say you do, say you don't. Yeah. Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage. Nach Eva Marias Informationen über künstliche Erzeugung von menschlicher Sprache wenden wir uns nun wieder ganz profan den Dingen in der Ionosphäre zu, nämlich der Wellenausbreitung. Die darf bekanntlich in keiner Radio-DRC-Sendung fehlen. Damit unser schönes Funkhobby so richtig Spaß macht, dafür gibt es nun die aktuelle Funkwettervorhersage von unserem Spezialisten Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC. Die Sonnenaktivität hat sich letzte Woche wie erwartet ein klein wenig abgeschwächt. Der solare Flux pendelte zwischen 150 und 160 Einheiten. Die Flare-Tätigkeit ist ebenfalls zurückgegangen. Seit dem 9. August wurden nur noch C-Flares gesichtet und auch von denen etwas weniger als in den Wochen zuvor. Die höchste nutzbare Frequenz tendierte dagegen etwas nach oben. Die letzten Tage lag sie tagsüber zwischen 21 und 25 MHz und machte um den Sonnenuntergang herum gerne auch nochmal einen Ausflug in Richtung 10 Meter Band. Gleichzeitig war das Erdmagnetfeld fast durchgehend erfreulich ruhig und die Polarkappenabsorption der letzten Woche vollständig abgeklungen. Das machte sogar auf 80 Meter dx in Richtung Ozeanien möglich. Die saisonalen Effekte überwiegen also im Moment und so ganz langsam verbessern sich die Bedingungen auf den oberen Bändern. Das 15 Meter Band wird wieder zunehmend zu einer festen Größe und die Öffnungen auf 12 und 10 Meter werden jetzt wieder häufiger werden. Auf der Sonne formieren sich derweil neue aktive Regionen. Vor allem aber wird an diesem Wochenende die alte Region 3386 wieder am östlichen Sonnenrand auftauchen. Das war diejenige, die am 5. und 7. August jeweils ein X-Flare abfeuerte. Die helioseismologischen Messungen zeigen an dieser Stelle weiter eine kräftige Aktivität. X-Flare-Potenzial wird diese Region wohl keines mehr haben, aber sie hilft mit, die Sonnenaktivität wieder etwas nach oben zu befördern, in dem Bereich 160 bis 180 solare Fluxeinheiten. Die relative Ruhe auf der Sonne während der letzten Tage hat auch das Risiko koronaler Massenauswürfe zurückgehen lassen, was uns an diesem Wochenende und in die neue Woche hinein ein weiterhin recht ruhiges Erdmagnetfeld bescheren wird. Zusammen mit den langsam ansteigenden MUF-Werten dürfen wir daher mit einem stabilen 15-Meter-Band rechnen, das insbesondere am Tagesrand wieder gute DX-Möglichkeiten bieten wird. Es bestehen auch ganz gute Chancen auf Öffnungen des 12-Meter-Bandes und auch von 10 Meter, vor allem um den Sonnenuntergang herum und in südliche Richtungen, also beispielsweise abendliche Ausbreitung nach Südamerika. Außerdem treffen wir auf den oberen Bändern weiterhin auf Sporadik-E-Öffnungen. Da geht also trotz des nahenden Endes der Sommersaison doch noch was. Am letzten Wochenende reichte es sogar nochmal für eine Öffnung auf 2 Meter. Das 20-Meter-Band bleibt im Moment wieder die ganze Nacht hindurch offen, das wird wegen der abnehmenden Tageslänge aber nicht von Dauer sein. Und solange die Magnetik ruhig bleibt, bietet das auf den unteren Bändern weiter Chancen für Weitverbindungen über die Pole. Fast alle Ziele, die mehr als 10.000 Kilometer von Mitteleuropa entfernt sind, setzen ja voraus, dass die Ausbreitung über die Polarregionen funktioniert. Es bleibt also bei den guten Ausbreitungsbedingungen. Und da ist ja auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, denn die Sonnenaktivität wird in den nächsten Monaten noch etwas zunehmen. Hüvesti, bis nächste Woche und Good DX! Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2 November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz.